Emma und der blaue Gin. Emma liebte das Meer. Das Haus, in dem sie mit ihrer Familie wohnte, lag gleich hinter den Dünen. Und nachts hörte man die Wellen auf den Sand rauschen. Für Emma war das das schönste Schlaflied der Welt. Aber ihre vier Brüder fanden, dass es wie das Brüllen eines Seeungeheuers klang und träumten von Riesenkraken, die sie mit feuchten Armen aus den Betten zogen. Brüder sind schon seltsam. Tagsüber kämpfen und raufen sie, und nachts lässt die Angst vor der Dunkelheit sie nicht schlafen. Fast jede Nacht kroch irgendeiner von Emmas Brüdern zu ihr ins Bett, um sich dort vor Seeungeheuern und Kraken zu verstecken. Und bald schnarchte er so laut in ihr Ohr, dass sie das Rauschen des Meeres nicht mehr hören konnte. In solchen Nächten zog Emma ihren Morgenmantel an, schlich sich aus dem Haus und stapfte durch die Nacht hinunter ans Wasser. Der salzige Wind wisperte über den Wellen, und der Strand streckte sich von einem Ende der Nacht zum anderen und gehörte ihr ganz allein. Das war wunderbar. Vier Brüder sind ziemlich anstrengend für ein einziges Mädchen. Da braucht man ab und zu ein bisschen Stille und Einsamkeit. Die Dunkelheit machte Emma keine Angst. Schließlich hatte sie ja Tristan dabei. Seine Beine waren zwar kurz wie Bratwürste und sein Schwanz sah aus wie eine Zopfnudel, aber in seinem Maul hatte er jede Menge spitzer Zähne. Im feuchten Sand zu sitzen ist nicht sehr gemütlich, deshalb nahm Emma immer ein Kissen mit an den Strand. Auf dem saßen sie und Tristan dann Seite an Seite, und das Meer atmete zu ihren Füßen wie ein großes Tier. »Weißt du, Tristan, was ich mir gerade vorstelle?« fragte Emma. »In klaren Nächten nämlich, wenn der Mond eine silberne Straße aufs Wasser goss, stellte Emma sich vor, dass am anderen Ende das schönste, wundersamste Land der Erde lag. Auf Kamelen ritt man dort, und Palmen wiegten sich im warmen Wind. Brüder gab es da nicht, höchstens ein paar klitzekleine, die ganz friedlich waren und nur an Samstagen kämpfen wollten. Niemand ging zur Schule oder musste arbeiten. Die Sonne schien jeden Tag, und Regen fiel nur gerade so viel, dass er die Oasen benetzte, die schimmernd wie Diamanten im Wüstensand lagen. Wer weiß? Vielleicht belauscht der Mond Mädchen, die nachts mit nudelschwänzigen Hunden allein am Meer sitzen. Vielleicht lauscht er ihren Träumen und versucht, sie wahrzumachen. Vielleicht. Eines Nachts, als Emma wieder mal mit Tristan und ihrem Kissen an den Strand gestapft kam, trieb im mondsilbernen Meer eine Flasche. Nur ein paar Schritte entfernt vom Strand schwamm sie. Hinter dem grünen Glas schimmerte und flimmerte es, als hätte jemand 1000 Glühwürmchen hineingesperrt. Emma versuchte, die Flasche aus dem Wasser zu fischen, aber ihre Arme waren mindestens einen halben Meter zu kurz. Also trottete Tristan in die kalten Wellen. »Was da wohl drin ist«, murmelte Emma, als er ihr die Flasche vor die Füße fallen ließ. »Meinst du, ich sollte sie aufmachen?« Das Leuchten und Flimmern beunruhigte sie etwas, aber Tristan blickte sie an und schmatzte, was so viel bedeutete wie: »Natürlich sollst du sie aufmachen.« Bei »besser nicht« hätte er ihr den Hintern zugedreht. »Gut, wie du meinst«, sagte Emma. »Aber wenn was Schlimmes passiert, bist du schuld.« Dann zog sie den Pfropfen aus dem Flaschenhals. Kornblumenblauer Rauch quoll aus der Flasche. Mehr und immer mehr. Emma stolperte erschrocken zurück und Tristan steckte den Kopf in den Sand. Die blaue Rauchwolke bekam Arme und Beine und einen kahlen Kopf, auf dessen Glatze sich das Mondlicht spiegelte. Salam alaikum, hauchte der Flaschengeist. Sei gegrüßt, o Befreierin. Mein Name ist Kafur, Kafur der Bartlose. Und er verbeugte sich so tief, dass sein kahler Kopf den Sand berührte. Sehr erfreut, stammelte Emma und verbeugte sich ebenfalls, wenn auch nicht ganz so tief. Als sie sich wieder aufrichtete, stellte sie fest, dass der Flaschengeist gerade mal einen Kopf größer war als sie. Entschuldigung, sagte Emma. Schließlich wusste sie nicht, ob Flaschengeister schnell beleidigt sind. Aber wächst du noch? Ich meine, soweit ich mich erinnere, sind Flaschengeister in den Märchen immer riesengroß. Kafur seufzte so tief, dass der feuchte Sand aufwirbelte und seine nackten Zehen bedeckte. Oh, du hast ja so recht, Meisterin, rief er klagend. Auch ich war einst viel größer. Ich konnte meinem Kalifen die Hand schütteln, wenn er auf dem höchsten Turm seines Palastes stand. Sein Dromedar legte sich in meine Hand schlafen. Aber nun bin ich klein wie ein Wüstenigel und schwach wie eine Nasenschrecke. Bei diesen Worten begann der Djinn so heftig zu schluchzen, dass seine Tränen wie Regen auf den Sand prasselten. »O je«, sagte Emma mitfühlend, »und wie bist du so klein geworden?« Tristan zog den Kopf aus dem Sand und beschnüffelte Kafurs Zehen, was Emma nicht sehr taktvoll fand. »Nun, siehst du das denn nicht?« schniefte der Djinn. »Mein Nasenring ist fort, heimtückisch geraubt. Ohne den Ring bin ich ein Nichts, eine Made, eine Spitzmaus, eine Schnecke, die die Sonne verbrennt.« »Aha«, murmelte Emma und musterte Kafurs blassblaue Nase. Sie sah wirklich etwas nackt aus. »Und wer hat dir den Ring geraubt?« fragte sie. Kafur fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Sahim«, hauchte er. »Sahim, der Meister der Bosheit, der heimtückischste aller gelben Djinns. Er hat meinen Ring gestohlen, mich in meine Flasche gestopft und ins Meer geworfen.« »Hm«, murmelte Emma und bohrte ihre Schuhspitze in den Sand. »Dann wird vermutlich auch nichts aus den drei Wünschen, oder? Ich meine, diese drei Wünsche, von denen in den Märchen immer die Rede ist. Du weißt schon, die, die man erfüllt bekommt, wenn man einen Flaschengeist befreit.« Kafur schüttelte traurig den Kopf. »Ohne den Ring kann ich dir nicht einmal den käferkleinsten Wunsch erfüllen, Meisterin«, hauchte er. »Am besten wirfst du mich ins Meer zurück, damit ich in meinen Tränen ertrinke.« Und schon schluchzte er wieder los. Schnell hielt Emma ihm ein Taschentuch hin. Es war etwas zerknüllt und roch nach Hundekeksen, aber der Djinn nahm es trotzdem dankbar an. »Das ist nur wirklich kein Grund zu weinen«, sagte Emma, während Kafur sich die Tränen von den Wimpern tupfte. Selbst seine Wimpern waren übrigens blau. »Ich hätte sowieso nicht gewusst, was ich mir wünschen soll.« »Du bist so großzügig, Meisterin«, schniefte der Djinn und gab Emma mit einem traurigen Lächeln das Taschentuch zurück. »Ich stehe ewig und 3000 Tage in deiner Schuld.« Mit diesen Worten bückte er sich und hob seine Flasche auf. Als er sie schüttelte, rutschte etwas heraus, das aussah wie ein zerknüllter Stofffetzen. Doch als der Djinn hineinpustete, entfaltete es sich wie die aufbrechende Knospe einer Blüte. Und plötzlich lag ein Teppich vor Kafurs blauen Zehen. Er war etwas zerschlissen, aber sehr, sehr schön. Der Chin schüttelte fröstelnd den feuchtkalten Sand von den Füßen und ließ sich mit einem tiefen Seufzer auf dem Teppich nieder. »Leb wohl, Meisterin«, säuselte er. »Ich fliege zurück in meine Heimat, um meinen Kalifen und ganz Barakasch von dem gelben Chin zu befreien. Aber du hast Kafurs Wort. Sobald mein Ring wieder an dieser unglückseligen Nase steckt, werde ich zurückkehren. Bis dahin sind dir sicherlich 3 Wünsche eingefallen.« Dann klatschte er in die Hände und der Teppich erhob sich mit ihm und schwebte aufs Meer hinaus. Emma stand da, blickte dem Chin nach und wusste nicht, warum sie plötzlich so traurig war. Der Wind blies ihr die Haare in die Augen und Kafurs Gestalt verschmolz langsam mit der Dunkelheit. »Hoffentlich kommt er wirklich zurück, Tristan«, murmelte sie. »Nicht wegen der Wünsche, wirklich nicht, obwohl mir bestimmt noch welche einfallen würden. Aber ich würde zu gern mehr über diesen gelben Chin hören.« Da stieß Tristan ihr unsanft die Schnauze gegen das Knie. Erwartungsvoll sah er sie an. »Natürlich«, rief Emma. »Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Kafur! Kafur, warte! Tristan sagt, wir kommen mit!« Die Nacht hatte Kafurs blaue Gestalt schon fast verschluckt. Und zuerst dachte Emma, er hätte sie nicht gehört. Aber dann sah sie, wie der Teppich wieder auf den Strand zuschwebte. »Yalla«, rief der Chin, zerrte an den Teppichfransen und landete so unsanft neben Emma, dass er kopfüber in den Sand rollte. »Entschuldige, ich bin etwas aus der Übung«, schnaufte er, während er sich aufrichtete. »Habe ich recht verstanden? Ihr wollt mich begleiten? Das, ist mir natürlich eine Ehre, aber...« Kafur räusperte sich und senkte die Stimme. »Du bist noch sehr jung«, raunte er Emma zu. »Und dein Hund ist kaum größer als eine Wüstenratte. Wie will er sich da mit dem Meister der Bosheit messen? Entweder er hat das Herz eines Löwen oder sein Verstand ist schwach.« »Oh, sein Verstand ist vollkommen in Ordnung«, sagte Emma gekränkt. »Und glaub mir, wir sind einiges gewohnt. Ich habe 4 Brüder und Tristan muss sich ziemlich oft mit Hunden herumschlagen, die doppelt so groß sind wie er. Da wird ihm so ein gelber Geist bestimmt keine Angst machen.« Tristan schien derselben Ansicht zu sein, denn er trottete zu dem fliegenden Teppich, beschnupperte ihn kurz und rollte sich dann auf ihm zusammen. Kafur betrachtete ihn, als hätte er noch nie in seinem Leben einen schlafenden Hund gesehen. »Beim bartlosen Kinn meines Kalifen«, rief er aus, »in Barakasch hält man nicht viel von Hunden, aber ich werde von heute an mein Haupt in Ehrfurcht vor ihnen beugen.« »Gut, dann wäre das ja geregelt«, sagte Emma. Sie schrieb nur noch einen Zettel für ihre Eltern, bevor sie aufbrachen. »Macht euch keine Sorgen, ich bin mit einem ziemlich großen Chin unterwegs, um seinen Nasenring zu suchen. Außerdem ist ja Tristan bei mir. Viele Grüße, Emma.« Das mit dem ziemlich groß war natürlich übertrieben, aber Emma fand, dass es beruhigender klang. »Wie weit ist es zu deinem Kalifen?« fragte sie Kafur, als sie hinaus aufs Meer flogen. »Bei Sonnenaufgang wirst du seinen Palast sehen«, antwortete der Djinn. »Aha«, murmelte Emma und stellte fest, dass sie noch ihren Morgenmantel trug. Das war ihr etwas peinlich, schließlich flog sie zu einem echten Kalifen. Tristan musste sich um solche Dinge keine Gedanken machen. Er hatte die Nase auf seinen Schwanz gelegt und schlief tief und fest. Aber Emma wollte nicht schlafen. Schließlich war dies von allen Nächten, die sie je erlebt hatte, und mit 8 Jahren sind es immerhin schon fast 3000, die Alleraufregendste. Doch irgendwann, über irgendeinem fremden Meer, fielen ihr dann doch die Augen zu. Aufschlug, hing die Sonne rot über einem sehr, sehr fremd aussehenden Land. Emma sah Palmen und Türme, Kuppeln und weiße Häuser, die wie Waben eines Wespennestes aneinander klebten. »Oh, Barakasch, endlich sehe ich dich wieder«, säuselte Kafur und wischte sich eine Träne von der Nasenspitze. Dann begann er sich vom Nabel abwärts in Rauch aufzulösen. »Meine Rückkehr sollte lieber noch geheim bleiben«, raunte er Emma zu. »Am besten landest du direkt vor dem Palast. Er liegt hinter den Palmen dort.« Und schon verschwand er in seiner Flasche. »Landen? Was redest du denn da?« rief Emma erschrocken. Die Fransen des Teppichs streiften gerade eine Turmspitze. »Kafur«, zischte Emma in den Flaschenhals. »Komm zurück, ich kann das nicht!« »Zupf an den Fransen und rufe Yalla«, wisperte der Djinn zurück. »Meistens gehorcht er.« Und wirklich, nachdem Emma dem Teppich 3 Fransen ausgerissen und 5-mal Yalla gerufen hatte, landete er sanft wie eine Feder vor dem Palast des Kalifen. Die Gassen waren noch menschenleer. Nur eine alte Frau zerrte ihren Esel über den Platz. Der Anblick eines fliegenden Teppichs schien sie nicht weiter zu verwundern, ebenso wenig wie Emmas unpassende Kleidung. »Und was nun?« flüsterte Emma in die Flasche, während Tristan vom Teppich sprang und an der nächsten Palme das Bein hob. »Jetzt könnte es etwas feucht werden«, flüsterte der Djinn. Bevor Emma fragen konnte, was er damit bitte meinte, war es auch schon passiert. »Pfui, Spinne«, zischte sie empört. »Hast du mir etwa ins Ohr gespuckt?« »Entschuldige 1001-mal, Meisterin«, wisperte der Djinn zerknirscht. »Aber nun verstehst du unsere Sprache. Geh zu dem Wachtposten am Haupttor und sage ihm, dass du eine Nachricht hast für Maimun, den Kalifen von Barakasch. Besteh darauf, dass du sie nur Maimun persönlich überbringen darfst.« Emma gehorchte, obwohl sie immer noch etwas ärgerlich wegen der Spucke war. Sie schob Kafurs Flasche unter ihren Morgenmantel, rollte den fliegenden Teppich zusammen und winkte Tristan zu sich, der schon an der Palastmauer schnüffelte. Dann machte sie sich mit klopfendem Herzen auf den Weg. Der Wachtposten trug einen gewaltigen Krummsäbel und den höchsten Turban, den Emma je gesehen hatte. Außerdem blickte er ziemlich grimmig drein. »Entschuldigung«, sagte Emma und versuchte, so würdevoll wie möglich dreinzuschauen, was in einem Morgenmantel nicht ganz einfach ist. »Ich habe eine dringende Nachricht für Maimun, den Kalifen von Barakasch.« »Und welche wäre das, du Sandfloh?« fragte der Wachtposten, während er mit dem Daumen über seinen abscheulichen Säbel strich. »Die Nachricht kommt von Kafur, dem mächtigsten aller blauen Chins«, antwortete Emma. »Und ich soll sie dem Kalifen persönlich überbringen.« »Kafur«, grunzte der Wächter, »den gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch einen Chin in Barakasch, und das ist Sahim, der Unersättliche.« »Ach ja«, sagte Emma. »Wenn du mich nicht sofort zum Kalifen lässt, macht Kafur dir einen Knoten in den Säbel. Dann wirst du schon sehen, dass es ihn gibt.« »Na sowas«, knurrte der Wächter, beugte sich zu Emma herunter und lächelte, wobei ihr 5½ Goldzahn entblößte. »Hör zu, du vorlaute Tochter einer Wüstenlaus«, raunte er Emma ins Ohr. Ganz Barakasch wäre froh, wenn Kafur zurückkäme. Aber seit mehr als 100 Tagen hat ihn niemand mehr gesehen. Ich schon, antwortete Emma. Der Wächter lächelte noch einmal sein goldzahnglänzendes Lächeln und rief einen Diener, der so groß war, dass Tristan in jedem seiner Pantoffeln Platz gefunden hätte. Ohne Emma eines Blickes zu würdigen, öffnete er das Tor und führte sie ins Innere des Palastes. Emma war noch nie in einem Palast gewesen. Da, wo sie herkam, gab es nicht allzu viele davon. Aber sie war sicher, dass es nirgendwo auf der Welt einen schöneren als diesen gab. Tristan schien davon leider nicht viel zu bemerken. Emma musste ihn ständig daran hindern, gegen die Säulen zu pinkeln. Ja, der Palast des Kalifen von Barakasch war wunderschön. Aber es schien, als wohne die Traurigkeit selbst darin. Alle Diener, die ihnen begegneten, hielten die Köpfe gesenkt. Kein Lächeln war auf den Gesichtern zu finden. Und in den Gärten des Palastes versanken Tristans Pfoten in vertrockneten Blüten. »Sahim hat unsere Brunnen austrocknen lassen«, raunte der riesige Diener Emma zu. »Er hasst Wasser, weil es kühl ist und der blaue Himmel sich darin spiegelt. Die gelben Chins verabscheuen alles, was blau ist und kühler als ihre heiße gelbe Haut. Sogar die Nacht hassen sie, denn sie macht sie steif und starr vor Kälte. Deshalb erscheint Sahim auch immer nur am Mittag, wenn es so heiß ist, dass selbst die Eidechsen in den Schatten flüchten und die Luft beim Atmen die Zunge verbrennt. »Kommt er jeden Tag?« fragte Emma besorgt. Der Diener schüttelte den Kopf. »Manchmal lässt er sich viele Tage nicht sehen«, raunte er. »Aber er schickt seine Skorpione. Sie sind seine Augen. Früher jagten sie nur bei Nacht. Doch Sahim hat ihnen beigebracht, die brennende Sonne ebenso zu lieben wie er.« »Skorpione?« fragte Emma und stolperte fast über Tristan, der schon wieder das Bein an einer Säule hob. »Psst«, zischte der Diener und legte warnend den Finger an die Lippen. Emma sah sich beunruhigt um. Aber sie entdeckte nur 2 Eidechsen, die kein bisschen wie Skorpione aussahen. »Und wenn Sahim selbst kommt«, wisperte Emma, »was dann?« »Oh, der Meister der Bosheit hat viele Wünsche«, flüsterte der Diener und blieb vor einer Tür stehen, die so hoch war, dass selbst er die Klinke nur mit Mühe erreichte. Beim letzten Mal hat er die zahmen Flamingos des Kalifen mitgenommen und verlangt, dass alles, was blau ist, auf dem Platz vor dem Palast verbrannt wird. Dabei frisst das Dromedar des Kalifen nichts lieber als blaue Weintrauben. Ach, es ist furchtbar. Und mit einem tiefen, sehr tiefen Seufzer öffnete er die gewaltige Tür. Der Thron des Kalifen von Barakasch sah aus wie der Sessel eines Riesen. Aber hoch oben, auf den goldbestickten Polstern, saß ein Junge, der kaum älter war als Emma. Seine Füße ruhten auf dem Buckel eines honiggelben Dromedars, das vor dem Thron auf den Knien lag und gelangweilt auf irgendetwas herumkaute. Neben dem Dromedar hockte auf einem prächtigen Kissen eine dicke Frau mit Damenbart und blauen Mustern im Gesicht, die an einer Tasse Tee nippte. Emma hätte sich das Dromedar gern etwas näher angeschaut, Doch der Diener, der übrigens Hashim hieß, warf sich platt auf den Bauch und gab ihr hektisch Zeichen, es ihm nachzutun. »Verzeiht, O Maimun, hochehrwürdiger Nabel der Welt«, rief er, ohne die Nase von den Fliesen zu heben. »Verzeiht, dass ich euch und eure ehrenwerte Großmutter schon zu so früher Stunde störe. Doch dieses seltsam gekleidete Mädchen behauptet, dass es Nachricht von Kafur bringt.« »Kafur?« Emma sah, wie der Kalif sich von seinem Thron beugte und sie ungläubig musterte. »Lass uns allein«, befahl er dem Diener, der sofort unter 1000 Verbeugungen verschwand. »Könnte ich vielleicht auch aufstehen?«, fragte Emma, denn die Steinfliesen hatten zwar ein wunderschönes Muster, aber sie waren abscheulich kalt. Der Kalif runzelte die Stirn und nickte. »Es ist dir erlaubt«, sagte er. »Woher kommst du? Du siehst seltsam aus, als wärst du in einen Sack Mehl gefallen.« »Da, wo ich herkomme, sehen fast alle so aus«, antwortete Emma und wusste nicht, ob sie beleidigt sein sollte oder nicht. »Tatsächlich«, sagte Maimun und strich sich ein rabenschwarzes Haar aus der Stirn. »Ich habe von solchen Ländern gehört, aber ich habe das immer für Märchen gehalten.« Dann blickte er mit gerunzelter Stirn auf Tristan hinab, der gerade das Dromedar anknurrte. »Mädchen und Hunden ist das Betreten des Palastes eigentlich verboten«, stellte Maimun fest. »Wenn dein Hund meinen Dromedar beißt, lasse ich ihn in den Kerker werfen.« »Er beißt nie«, sagte Emma empört und zog Tristan am Schwanz zurück. »Er tut nur gern etwas gefährlich.« »Willst du nur meine Nachricht hören oder nicht?« So langsam verlor sie die Geduld mit diesem Kalifen, und sie beschloss, ihn nicht zu mögen, egal was Kafur von ihm hielt. Maimun aber verschränkte mit verächtlicher Miene die Arme. »Wenn deine Nachricht wirklich von Kafur kommt«, sagte er, »dann ist sie die Nachricht eines Verräters. Kafur hat Barakasch im Stich gelassen. Er ist vor Sahim davongelaufen wie der Hund vor dem Löwen.« »Mein Hund würde vor keinem Löwen davonlaufen«, rief Emma. »Und Kafur ist auch nicht weggelaufen. Du solltest dich schämen, dass du so etwas von ihm denkst.« Dann zog sie die grüne Flasche unter ihrem Morgenmantel hervor und stellte sie auf die Fliesen. Blassblau schwebte Kafur aus dem Flaschenhals, nahm Gestalt an und verbeugte sich vor dem Kalifen, der gemusterten Großmutter und dem Dromedar. »Kafur«, rief Maimun und riss die Augen so weit auf, dass seine Brauen unter dem Rand seines Turbans verschwanden. Emma fragte sich gerade, wie er eigentlich von seinem gewaltigen Thron stieg, als er auch schon auf den Buckel des Dromedars kletterte und daran herunterrutschte. »Wo bist du gewesen, Kafur?«, rief Maimun, während er auf den Djinn zulief. »Sahim hat unsere Brunnen austrocknen lassen. Er hat meine Flamingos und Mähnenschafe gestohlen und meine Schätze in seinen Palast geschleppt. Meine Untertanen, meine Großmutter, mein Dromedar und ich, ganz Barakasch, ist nur noch trockenes Brot. Und trotzdem kommt Sahim mit immer neuen Wünschen her. O Kafur!« Er fiel dem Djinn um den Hals. »Wie konntest du uns nur so im Stich lassen? 100-mal am Tag habe ich deinen Namen gerufen, aber du bist nicht gekommen.« »Nun, jetzt ist er gekommen«, sagte die blau gemusterte Großmutter und erhob sich von ihrem Kissen. »Aber sieh ihn dir an. Blass wie verwässerter Traubensaft ist er und dürr wie ein Fransenfinger.« Mit gekränkter Miene blickte Kafur an sich herab. »Ich bin nicht schuld an meinem unglücklichen Zustand, o Großmutter des besten aller Kalifen«, sagte er. »Sahims Skorpione haben meinen Nasenring gestohlen, während ich schlief. Du weißt, alle blauen Djinns schlafen mittags, wenn die Sonne selbst die Steine zum Schwitzen bringt.« »Ach ja, das Mittagsschläfchen der blauen Djinns«, Maimuns Großmutter verzog abfällig die Lippen. »Welch törichter Leichtsinn, wo doch jedes Kind weiß, dass der Mittag den gelben Djinns gehört und sie nichts als Bosheit im Sinn haben.« »Nun, es ist geschehen«, erwiderte Kafur trotzig. und das Meer hat mich mehr als 100 Tage und Nächte hin und her geschleudert, bis diese blasse Blume eines kalten Landes«, er verbeugte sich so tief vor Emma, dass sie rot wurde, »mich aus meinem gläsernen Gefängnis befreite. Selbstlos hat sie ihrer Heimat den Rücken gekehrt, um mir, gemeinsam mit ihrem schwarznasigen Freund, beizustehen. Und zusammen werden wir meinen Ring zurückholen, so wahr ich Kafur der Bartlose bin.« Maimun, der tatsächlich nicht viel größer als Emma war, musterte sie und Tristan mit ungläubiger Bewunderung. Aber seine Großmutter schien Kafurs Bericht nicht sonderlich zu beeindrucken. »Hört, hört«, brummte sie, was Emma nun wirklich nicht sehr freundlich fand. »Und wie wollt ihr das anstellen? Sahim ist immerhin der mächtigste aller gelben Dschins.« »Nun, Kafur ist der mächtigste aller blauen Dschins, Großmutter«, rief Maimun. »Auch wenn es im Moment nicht so aussieht«, fügte Kafur hinzu und versuchte sich wenigstens etwas aufzublähen, doch er wuchs nur klägliche 6 Zentimeter. Das Dromedar grunzte verächtlich und spuckte ein paar Granatapfelkerne unter den Thron. »Was ist mit Sahims Spinnen?« fragte die blau gemusterte Großmutter und schob dem Dromedar eine Banane zwischen die gelben Zähne. »Sie sind bissig wie Sandkatzen. Und seine Skorpione? Ihr Gift kann einem Dschinn nichts anhaben«, unterbrach Kafur sie ungeduldig. »Was denn für Spinnen und Skorpione?« fragte Emma beunruhigt, doch keiner beachtete sie. Nur das Dromedar musterte sie und Tristan mit schläfrigen Augen. »Ja, rede nur, du blasser Schatten eines Dschinn«, fuhr die blau gemusterte Großmutter Kafur an. »Doch ich sage dir, du bist verrückt, wenn du glaubst, dass du deinen Ring aus Sahims Palast holen kannst, mit Hilfe eines mehlgesichtigen Mädchens und seines wurstbeinigen Hundes.« Emma wollte der dicken Dame darauf gerade etwas sehr Unfreundliches erwidern, auch wenn sie 10-mal die Großmutter eines Kalifen war, als der Torwächter in den Thronsaal gestürmt kam. 10 Schritte vor dem Thron warf er sich auf den Bauch, rutschte noch ein Stück über die kalten Fliesen und blieb japsend vor der ersten Treppenstufe liegen. »Er kommt«, stieß er hervor. »Er kommt, o Juwel von Barakasch!« Im selben Moment fuhr ein glühend heißer Wind in den Thronsaal, und Kafur verschwand schneller in seiner Flasche, als jemand seinen Namen flüstern konnte. Senfgelber Rauch quoll in den Thronsaal. Bis unter die goldene Decke stieg er, und die Luft wurde so heiß, dass Emma sich wie ein Törtchen in einem Backofen fühlte. Zuerst starrten nur 2 grässliche bernsteingelbe Katzenaugen aus dem wirbelnden Dunst. Dann ballte sich der Rauch zu Armen und Beinen zusammen, zu einem gewaltigen Bauch und einem Kopf, auf dessen Lippen das böseste Lächeln saß, das Emma je gesehen hatte. »Sei gegrüßt, Maimun«, dröhnte Sahim, während er wie eine gewaltige Schwefelwolke unter der Decke des Thronsaales schwebte. »Hast du mich schon vermisst?« »Ja, wie ein Mückenstich, wie eine Eiterbeule, wie den Biss einer Schlange habe ich dich vermisst«, rief Maimun zurück. Er versuchte unerschrocken zu klingen, aber seine zitternde Stimme verriet ihn. »Was willst du schon wieder hier? Wir haben nichts mehr für dich, gar nichts.« »Paha«, dröhnte der gelbe Dschinn. »Ich werde schon etwas finden, glaub mir.« Das Dromedar steckte den honiggelben Kopf unter den Thron und wedelte besorgt mit dem Schwanz. Sahim aber sah sich missbilligend um. »Viel ist hier wirklich nicht mehr zu holen, Kalifchen«, dröhnte er. »Dein Thron ist mir zu unbequem. Deine Teppiche liegen längst in meinem Palast. Deine eingelegten Honigdatteln versüßen meine Tage. Deine Sandlerchen singen mich in den Schlaf. Und deine gemusterte und ewig schlecht gelaunte Großmutter kannst du behalten. Aber...« Emmas Knie wurden weich wie schmelzende Butter, als Sahims Katzenaugen sich auf sie richteten. »Was ist das für ein Mädchen da?« dröhnte der gelbe Chin. »Bei allen Sandkörnern der Wüste! Das kleine Ding ist ja bleich wie der Bauch eines Skorpions. Ist sie immer so blass, oder hat mein Anblick sie erbleichen lassen?« Spöttisch legte Sahim Emma seinen feuerheißen Finger unters Kinn. »Und dieses sandgelbe Haar! Ah!« Der Djinn beugte sich so tief herab, dass sein Atem Emma die Backen rötete. »Du weißt, Kalifchen, ich liebe alles, was gelb ist. Und für wahr, ich habe noch nie ein Mädchen mit gelben Haaren gesehen. Ich glaube, ich weiß, was ich mir heute wünsche.« Tristan schob den Kopf unter Emmas Morgenrock hervor und ließ ein tiefes, kleines Knurren hören. Hastig gab Emma ihm einen warnenden Stups mit dem Fuß. Wer konnte schon sagen, was gelbe Chins mit zopfnudelschwänzigen Hunden anstellen, die sie anknurren? Aber Sahim lachte nur. Er lachte so laut, dass die Säulen ringsum erzitterten und das Dromedar so tief unter den Thron kroch, bis es mit dem Buckel stecken blieb. »Ja, schenk mir das Mädchen, Kalifchen«, dröhnte Sahim und blähte sich auf, bis er fast den ganzen Saal mit seinem giftgelben Leib ausfüllte. »Eigentlich wollte ich mir ja heute dein Dromedar holen, aber das Mädchen gefällt mir besser. Und den Hundezwerg werde ich auch mitnehmen, denn seit mindestens 3x300 Jahren hat niemand mehr gewagt, mich anzuknurren.« Emma blieb fast das Herz stehen. Der Schweiß tropfte ihr von der Nasenspitze und die Angst steckte wie ein Stein in ihrem Hals. Aber das war zu viel. »Niemals!« schrie sie hinauf zu den grässlichen Augen. »Was bildest du dir ein, du schwefelstinkender Rauchklops? Das ist mein Hund!« »Nein, Sandköpfchen, jetzt gehört er mir«, entschied Sahim, »genau wie du.« Und er griff mit seinen riesigen Fingern nach Tristans Zopfnudelschwanz. Tristan wirbelte herum und raste so schnell davon, als hätte er nicht 4, sondern 8 Beine. »Ja, lauf, Tristan, lauf«, schrie Emma. Aber Sahim lachte noch einmal. Dann schüttelte er sich wie ein nasser Hund und aus seinem Turban regneten unzählige zangenschnappende Skorpione und tintenschwarze Spinnen auf die Fliesen des Palastes. Die Spinnen wickelten Emma ein wie eine Seidenraupe und die Skorpione umzingelten Tristan mit drohend aufgerichteten Schwänzen und scheuchten ihn zu ihrem Meister zurück. »Sahim, lass die beiden gehen«, rief Maimun. »Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Ich gebe dir mein letztes Fass Honigdatteln für sie.« »Dein Schutz, Paar! Du kannst niemanden beschützen, nicht mal deine eigene Stadt. Hol dir deine Gäste doch zurück, wenn du kannst«, rief Sahim, während die Skorpione und Spinnen wieder unter seinen Turban krochen. »Die Datteln hole ich mir ein anderes Mal, zusammen mit deinem Dromedar.« Und bevor Emma sich von den ekelhaft klebrigen Spinnenfäden befreit hatte, packte der gelbe Chin sie und Tristan mit seinen brühwarmen Fingern und wirbelte mit ihnen davon. Sahim flog so schnell, dass Emma kaum atmen konnte. Seine Finger versenkten ihr den Nacken und Tristan flogen fast die Ohren vom Kopf. Von Barakasch war schon lange nichts mehr zu sehen. Ein endloses Meer aus Sand lag unter ihnen, und Sahims Schatten huschte über die Dünen wie eine gewaltige Gewitterwolke. Plötzlich bremste der gelbe Chin seinen Flug. Er tauchte zu ein paar Felsen hinab, die verloren aus der Wüste ragten, und landete mit einem gewaltigen Plumps zwischen ihnen im Sand. »Du bist ja noch blasser geworden«, dröhnte er Emma ins Gesicht. »Ist dir der Flug nicht bekommen, kleine Goldschnecke?« Dann holte er tief Luft, bis seine Backen sich blähten wie Honigmelonen und blies in den glühenden Sand. Die winzigen Körnchen wirbelten so hoch, dass sie die Sonne verschleierten. Sie brannten Emma in den Augen und verstopften ihr die Ohren. Tristan schnappte nach ihnen, bis er die ganze Schnauze voll knirschendem Sand hatte. Und als die gelben Schleier sich endlich wieder legten, ragte ein verfallener Palast aus der Wüste. Sand quoll aus seinen Fenstern und bedeckte seine Mauern wie Puderzucker einen Kuchen. Das Eingangstor war so hoch, dass Sahim kaum den Kopf einziehen musste, um hindurchzuschweben. Heiß wie im Herzen eines Feuers war es dahinter und so dunkel, als dränge nie ein Sonnenstrahl ins Innere des Palastes. Aber der gelbe Djinn selbst verbreitete so viel Licht, dass Emma all die Berge von Gold und Edelsteinen sah, die er in seinem langen, bösen Leben zusammengeraubt hatte. Überall häuften sich Sahims Schätze, in Sälen und Kammern, ja sogar in den Gängen, die er Emma und Tristan entlang schleppte. Tiefer und tiefer hinein in seinen versunkenen Palast. »Wenn er wenigstens etwas kältere Finger hätte«, dachte Emma gerade, als sich vor ihnen ein gewaltiger Raum öffnete. Sahim blies in die Finsternis und 1000 Fackeln flammten auf. Goldene Käfige baumelten von einer rußgeschwärzten Decke. Hinter den Gitterstäben schnatterte, pfiff, zischte und knurrte es. Und bevor Emma wusste, wie ihr geschah, hatte Sahim sie und Tristan auch in einen Käfig gestopft. »Ah«, säuselte er und schielte mit seinen Katzenaugen durch die Stäbe. »Ja, du passt ganz ausgezeichnet in meine Sammlung. Und deinen Hund werden meine Diener einfach in Gelbwurzpulver wälzen.« Tristan bellte und schnappte nach Sahims Nasenspitze. Aber er stieß sich nur die Schnauze an den Gitterstäben. Und der gelbe Djinn lachte so laut, dass der Sand von der Decke seines Palastes rieselte. Dann schwebte er zu einem gewaltigen Spinnennetz, das sich wie eine Hängematte von einer Seite des Saales zur anderen spannte und sank mit einem tiefen Seufzer hinein. »Diener, bringt mir Honigdatteln«, gröhlte er, und aus der Dunkelheit tauchten 2 blasse Geister auf. Zartgelb wie Zitronenscheibchen waren sie und taumelten unter der Last einer Schüssel, die größer als eine Badewanne war. Unter 1000 Verbeugungen setzten sie Sahim die Schüssel auf den nackten Bauch. Emmas Magen begann zu knurren bei dem Anblick. Schließlich hatte sie nichts gegessen, seit sie Kafurs Flasche am Strand gefunden hatte. Aber plötzlich kam ihr ein furchtbarer Gedanke. »Tauchst du deine Gefangenen auch in Honig und frisst sie?« rief sie dem schmatzenden Djinn mit zitternder Stimme zu. Sahim griff nach einem seiner Diener und wischte sich mit ihm den Honig vom Kinn. Seine spitzen Eckzähne blitzten im Licht der Fackeln. »Ach was, die schmecken nicht«, grunzte er. »Ich sammle sie bloß, weil sie gelb sind. Außerdem macht ihre Angst mich stark. Alle gelben Djinns lieben den Geruch von Angst. Es gibt nichts Besseres. Und jetzt will ich schlafen, also halte den Mund oder ich stopf dir Sand hinein.« Dann ließ Sahim sich mit einem Rülpser auf den Rücken fallen und begann auf der Stelle zu schnarchen. Emma spürte, wie ihre Angst in Wut ertrank, wie eine Fliege im Meer. »Lass mich sofort hier raus«, schrie sie und rüttelte an den goldenen Gitterstäben. »Warte nur, wenn Kafur kommt. In eine Flasche wird er dich stecken. Und weißt du, was ich dann mache? Ich werde hineinspucken. Ja, das werde ich.« Mit einem Schlag wurde es totenstill in den anderen Käfigen. Unzählige Augenpaare starrten Emma an. »Kafur?« Mit einem Knurren, das wie das eines hungrigen Löwen klang, richtete Sahim sich auf. »Was weißt du, kleine Nacktschnecke, von Kafur? Es gibt keinen Kafur mehr. Ich habe ihn ins Meer geworfen. Willst du seinen Nasenring sehen?« Sahim schnippte gegen den Ring, der an seinem tellergroßen Ohrläppchen hing. »Da ist er. Steht er mir nicht gut? Und jetzt lass mich schlafen, oder ich tauche dich und deinen Hund doch noch in Honig und fresse euch.« Mit einem ärgerlichen Grunzen ließ der gelbe Djinn sich zurück in seine Matte fallen und bald schnarchte er von neuem. Aus seinem Turban krabbelten die Spinnen, um emsig die Fäden auszubessern, die unter Sahims Last gerissen waren. Aus den goldenen Käfigen aber tropfte die Traurigkeit. »Du glaubst doch auch, dass Kafur kommen wird, um uns zu retten, oder?« flüsterte Emma Tristan zu. Als Antwort leckte er ihr aufmunternd die Nase. »Na, dann ist ja gut«, murmelte sie und lehnte ihr Gesicht an seinen Rücken. Aber es ist nicht leicht, in einem Käfig zu schlafen, selbst wenn er vergoldet ist. Es wurde eine scheußliche Nacht. Noch scheußlicher als die, in der Emmas zweitältester Bruder ihr Spülmittel in die Nase geträufelt hatte. Tristan schlief, als befände er sich am friedlichsten Ort der Welt. Aber Emma tat kaum ein Auge zu. »Ich hätte die Flasche eben doch nicht aufmachen sollen«, dachte sie mindestens 335 Mal, während sie in die Dunkelheit starrte und der gelbe Chin so laut schnarchte, dass ihr die Ohren davon wehtaten. Ein neuer Tag brach an, aber das merkte sie nur an ein paar verirrten Sonnenstrahlen, die durch die alten Mauern auf Sahims Nasenspitze fielen. Nach seinem Frühstück, das aus unzähligen duftenden kleinen Kuchen bestand, brach der gelbe Chin auf, um dem Nachbarland von Barakasch einen Besuch abzustatten. Und seine blassen Diener staubten die Schätze mit Pfauenfedern ab und warfen trockenes Brot in die Käfige. Die meisten Tiere aus Sahims Sammlung hatte Emma noch nie gesehen. Da gab es sandfarbene Füchse mit Fledermausohren, Eidechsen mit Dornen an den Schwänzen und langhalsige Flamingos, die traurig die Schnäbel durch die Gitterstäbe steckten. »Wie lange die wohl schon hier sind«, dachte Emma. Mit jeder Stunde, die sie in dem abscheulichen Käfig saß, schrumpfte die Hoffnung, dass Kafur sie befreien würde, um ein kleines Stück. Und als Sahim am Abend zurückkehrte und sich grunzend in sein Spinnennetz legte, war diese Hoffnung gerade noch so groß wie eine Erbse. Wie eine sehr, sehr kleine Erbse. Der gelbe Chin verschlang einen Sack Granatäpfel und 13 Zimtkuchen und legte sich schlafen. Die Fackeln verloschen, eine nach der anderen, bis nur noch Sahims Bauch blassgelb in der Finsternis leuchtete. Und Emma spürte, wie ihr eine Träne die Backe hinunterrann. »Ach, Tristan, Kafur wird wohl doch nicht kommen«, flüsterte sie. »Könntest du mich etwas trösten und mir die Tränen von der Backe lecken?« Aber Tristan hob nur den Kopf und spitzte die Ohren. Ein kühler Wind strich über Emmas Gesicht. Er wehte so kühl und feucht durch den alten Palast, dass Sahim im Schlaf schauderte und sich von einer Seite auf die andere wälzte. »Kafur«, hauchte Emma. »Psst«, kam es zurück. Und einen Herzschlag später tauchte Kafurs fliegender Teppich aus der Dunkelheit auf. Neben dem blauen Chin knieten Maimun und das Dromedar. »Oh, Meisterin, verzeih, dass wir erst jetzt kommen«, hauchte Kafur. »Aber es war nicht leicht, diesen Palast zu finden. Zum Glück hat das ewig hungrige Dromedar eine feine Nase.« Das Dromedar schnaubte und spuckte gelangweilt in die Tiefe. Maimun aber zog einen Schlüsselbund aus seinem goldbestickten Gewand. »Diesmal ist Sahim wirklich zu weit gegangen«, wisperte er, während er mit bebenden Fingern Emmas Käfig aufschloss. »Meine Gäste zu rauben. Denkt ihr, ich lasse mir alles gefallen?« »Du siehst noch blasser aus als gewöhnlich, Blume eines kalten Landes.« »Woher habt ihr die Schlüssel?« flüsterte Emma. Sie beschloss, Maimun doch zu mögen, während sie mit Tristan auf den fliegenden Teppich stieg. »Die haben wir zwei Burschen abgenommen, die noch bleicher waren als du«, antwortete Maimun leise. »Wir haben sie in Kafurs Flasche gesperrt. Aber seinen Nasenring hatten sie leider nicht dabei.« »Natürlich nicht«, flüsterte Emma zurück, »weil Sahim ihn als Ohrring trägt.« Erschrocken blickte Maimun zu dem gelben Chin hinüber. Kafur aber verfärbte sich vor Ärger, bis sein kahler Kopf aussah wie eine sehr reife blaue Weintraube. »Mein Nasenring an seinem Ohr«, knurrte er. »Wie kann er es wagen, dieser Sohn einer schleimigen Schnecke und eines schwanzeinkneifenden Hundes? Oh, verzeih!« Gaff verbeugt sich entschuldigend vor Tristan. Tristan schmatzte und beschnüffelte das Hinterteil des Dromedars. Kafur aber erhob sich lautlos in die Luft. »Wartet hier«, hauchte er. Und bevor Maimun und Emma begriffen, was er vorhatte, schwebte er wie ein blassblauer Luftballon auf Sahims Spinnenmatte zu. Kafur sah so lächerlich klein aus gegen den gelben Chin, dass Emma vor Angst fast das Atmen vergaß. Sahim schnaufte im Schlaf und rieb sich den fetten Bauch. 15 schwarze Spinnen hockten drauf. »Bitte, schlaf weiter, du Scheusal«, flüsterte Emma. »Bitte!« In den anderen Käfigen regte sich nichts. Alle Gefangenen des gelben Dschinns schienen zu schlafen. Nur ein Flamingo zog den Kopf unter den Flügeln hervor und starrte zu dem fliegenden Teppich herüber. Kafur war jetzt kaum noch eine Armeslänge von Sahims senfgelbem Ohrläppchen entfernt. »Oh, bitte, beeil dich, Kafur«, hörte Emma Maimun murmeln. Unter ihnen raschelte es. Der Flamingo hatte den Schnabel durch die Gitterstäbe geschoben und ließ den fliegenden Teppich nicht aus den Augen. »Maimun, du hast doch erzählt, dass Sahim deine zahmen Flamingos geraubt hat«, flüsterte Emma. »Ist das da drüben etwa einer von ihnen?« »Wo?«, fragte Maimun und drehte sich um. Der goldgefiederte, krummschnabelige Flamingo stieß einen markerschütternden Freudenschrei aus, als sein früherer Herr zu ihm hinübersah. Die Mähnenschafe rissen die Köpfe hoch und begannen zu blöken. Die Goldschakale bellten, die Wüstenwarane zischten. Und Sahim erwachte. Mit einem Brüllen fuhr der gelbe Chin aus seiner Matte hoch, gerade als Kafurs Finger sich um seinen Ring schlossen. »Ah, was ist das?« grölte Sahim und schüttelte den Kopf so heftig, dass die Spinnen und Skorpione aus seinem Turban regneten. Mit heißen Fingern griff der gelbe Chin nach seinem Ohr, an dem Kafur baumelte wie ein blassblauer Schmuckstein. »Kafur, jämmerlicher Kern einer Weintraube! Das kannst nur du sein!« grölte Sahim, während Kafur sich wand wie ein Aal, um den gelben Fingern zu entkommen. »Warte, ich werde dich zerknacken wie einen Käfer!« »Wir müssen ihm helfen, Maimun«, rief Emma. »Oder willst du zusehen, wie er ihn zerquetscht?« »Yalla, yalla«, schrie sie, griff in die Fransen des fliegenden Teppichs und vergaß in ihrer Aufregung ganz, dass sie ja nur den Befehl zum Landen kannte. Der Teppich senkte sich mit einem Ruck. Das Dromedar kippte um und Maimun stürzte fast kopfüber in die Tiefe. Tristan erwischte ihn gerade noch am Hosenbein. »Was tust du?« schrie Maimun, zerrte Emmas Finger aus den Fransen und konnte gerade noch verhindern, dass der Teppich in ein riesiges Spinnennetz flog. Aber als er ihn wieder wendete, starrte Sahim mit brennenden Augen auf sie herab. »Na, wen haben wir denn da?« dröhnte er. »Der Kalif von Barakasch bringt mir sein Dromedar höchstpersönlich. Oder bist du etwa gekommen, um mir das Sandköpfchen zu stehlen?« Das Dromedar versteckte den Kopf hinter Maimuns Rücken und Tristan knurrte so laut, dass er am ganzen Körper zitterte. Emma aber konnte den Blick nicht von Kafur wenden, der sich immer noch an seinen Nasenring klammerte und verzweifelt versuchte, ihn aus Sahims Ohrläppchen zu ziehen. »Ja, genau. Deshalb bin ich hier, du diebischer Senfsack«, schrie Maimun so laut er konnte zu den gelben Katzenaugen hinauf. »Ich werde mir alles zurückholen, was du gestohlen hast. Und deine Gefangenen werde ich auch freilassen.« »Ach, tatsächlich«, knurrte Sahim und kniff die Augen zusammen. Dann holte er tief Luft und pustete sie alle vom Teppich. »Na bitte, ich hätte die Flasche doch nicht öffnen sollen«, dachte Emma, während sie kopfüber in die Tiefe stürzte. Ein klebriges Spinnennetz bremste ihren Fall etwas. Trotzdem landete sie ziemlich unsanft auf einem Stapel staubiger Teppiche. Tristan plumpste auf ihren Bauch. Das Dromedar landete auf dem eigenen Buckel. Und Maimun blieb kopfüber in einem gewaltigen Tonkrug stecken. Sahim aber griff erneut mit bösem Grinsen nach seinem Ohrläppchen. Und diesmal bekam er Kafur zu fassen. So sehr der blaue Djinn auch zappelte und trat. »Lass den Ring los, du blauer Schwachkopf«, knurrte Sahim. »Er gehört mir«, rief Kafur mit dünner Stimme. »Lass los«, brüllte Sahim und zerrte so unbeherrscht an Kafurs Beinen, dass sein Ohrläppchen sich wie Kaugummi in die Länge zog. Da passierte es. Ganz plötzlich. Der Nasenring öffnete sich. Sahim brüllte auf und griff sich erschrocken ans Ohr. Aber es war zu spät. Kafur klemmte sich seinen Ring bereits auf die geschrumpfte Nasenspitze und begann endlich zu wachsen. Und Kafur wuchs, bis der ganze riesige Saal erfüllt war von seinem blauen Licht. Kühl und feucht wurde es in Sahims Palast und die stickige Luft roch plötzlich nach Frühling. Der gelbe Djinn aber begann zu zittern wie ein Schilfblatt im kalten Wind. »Endlich!« rief Kafur und reckte die gewaltigen Glieder. »Verschwinde aus meinem Palast, du aufgedunsenes Flusspferd!« brüllte Sahim, während seine Zähne klapperten und sein Leib immer blasser wurde. »Du wirst verschwinden, Meister der Bosheit!« donnerte Kafur so laut, dass die alten Mauern erbebten und die Kuppel über dem riesigen Spinnennetz Risse bekam. Dann packte der blaue Djinn den gelben Djinn, der gelbe Djinn umklammerte den blauen Djinn und die beiden Riesen begannen miteinander zu kämpfen. Sahims heiße Haut dampfte, wo Kafurs Finger ihn berührten, und bald hingen an der Spinnenmatte tausende glitzernder Wassertröpfchen. Immer steifer und langsamer wurden die Bewegungen des gelben Djinns. Einer seiner Skorpione sprang Kafur auf den kahlen Kopf, kletterte ihm die Nase hinunter und streckte die Zangen nach seinem Ring aus. Doch Kafur schnipste ihn weg wie einen lästigen Krümel. Sahim kreischte auf vor Wut und griff selbst nach Kafurs Nasenring, aber seine Finger zitterten so stark, dass er ihn nicht zu fassen bekam. »Frierst du, Meister der Bosheit? Bekommt dir die frische Luft etwa nicht?« dröhnte Kafur und hauchte Sahim seinen nachtkühlen Atem ins Gesicht. Der gelbe Djinn fuhr zurück, als hätte Kafur ihm Eisnadeln in die Augen geblasen. Er nieste so heftig, dass ihm der Turban verrutschte. Keuchend rückte er ihn wieder zurecht und starrte entgeistert auf seine Hände. Sie waren blau. Blau wie der Himmel über der Wüste. »Ah!« schrie Sahim und blickte entsetzt an sich herunter. Auch sein Bauch begann sich zu verfärben, seine Knöchel, seine Zehen. »Oh nein!« kreischte er. »Das ist abscheulich! Wie eine Weintraube sehe ich aus, wie ein Purpurhuhn, wie der Bauch eines Bienenfressers!« Dann schnappte er nach Luft, dampfte wie ein Teekessel aus den Ohren, wurde stocksteif und fiel wie ein Stein in sein Spinnennetz. »Schnell! Stopf ihn in seine Flasche, Kafur«, rief Maimun. Seine Ohren waren immer noch ganz rot von dem Sturz in den Tonkrug. »Nun, das dürfte zurzeit etwas schwierig sein, o Zierde von Barakasch«, säuselte Kafur und zupfte Sahim an der blau verfärbten Nasenspitze. »Dafür muss er erst wieder auftauen, und das wird mindestens 100 Jahre dauern.« 100 Jahre? Das klingt beruhigend«, murmelte Emma. Sie fühlte sich plötzlich furchtbar müde. Kafur aber beugte sich mit einem Lächeln zu ihr hinab. »Nun, Meisterin«, sagte er, »bist du jetzt mit meiner Größe zufrieden?« »Oh ja, ich finde sie ziemlich beeindruckend«, antwortete Emma und lächelte zurück. »Aber würdest du jetzt die anderen Gefangenen befreien? Glaub mir, man fühlt sich abscheulich verloren in so einem Käfig.« Es dauerte viele, viele Stunden, bis sie alle Käfigtüren aufgeschlossen hatten. Und noch einmal eine lange Zeit, bis das letzte Goldhähnchen sich in den staubigen Himmel geschwungen und der letzte Dornschwanz zurück in die Wüste geschlüpft war. Ganz still wurde es danach in Sahims Palast. Selbst die Spinnen und Skorpione waren fort. Nur Tristan schnüffelte noch zwischen den alten Mauern herum. Und das Dromedar legte gähnend den Kopf auf die Säcke, die Maimun auf den Teppich gezerrt hatte. Granatäpfel, Kaktusfeigen, Aprikosen, zählte er auf, während er es sich auf dem Stapel bequem machte. Heute wird im Barakasch kein trockenes Brot gegessen. Komm, Kafur, lass uns nach Hause fliegen. Die Sonne ist schon aufgegangen. Wenn wir noch lange warten, wird sie uns über der Wüste rösten. Sofort, Meister, sagte Kafur, schwebte zu dem erstarrten Sahim und zog ihm den Ring von der Nase. 100 Jahre sind schnell vorbei, sagte er mit einem letzten Blick auf seinen bläulich verfärbten Feind. Und ich war schon immer etwas vergesslich. Emma saß bereits mit Tristan auf dem Teppich, als Kafur sich zu ihr herunterbeugte. Mit einem breiten Lächeln, und das Lächeln eines ausgewachsenen Chins ist sehr, sehr breit, reichte er ihr Sahims Nasenring. »Erfüll mir einen Wunsch, Herrin meines Herzens«, hauchte er. »Nimm diesen Ring mit in deine kalte Heimat und lass ihn dort vom König der Hunde vergraben. Ich kann mir keinen sichereren Ort vorstellen.« Vorsichtig nahm Emma den Ring aus Kafurs blauen Fingern. Sie konnte immer noch nicht fassen, wie riesengroß sie plötzlich waren. »Natürlich. Gern«, sagte sie. »Ich werde Tristan sagen, dass er ein besonders tiefes Loch buddeln soll.« »Wunderbar«, rief Kafur. »Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ah, ich fühle mich herrlich. Kein Chin kann sich messen mit Kafur, dem Bartlosen.« Da räusperte Maimun sich. »Hast du nicht etwas vergessen, Kafur?« fragte er. Erstaunt blickte der Chin ihn an. Maimun verschränkte vorwurfsvoll die Arme. »Hast du mir nicht erzählt, dass das Sandhaar noch 3 Wünsche bei dir gut hat, o Meister der Vergesslichkeit?« »Oh, Schande über mein kahles Haupt«, rief Kafur und schlug sich gegen die Stirn. »Ist mein Schädel denn mit nichts als Wüstensand gefüllt?« »Schon gut«, unterbrach Emma ihn schnell. »Das hat wirklich noch Zeit. Lass uns jetzt erstmal zurück nach Barakasch fliegen. Über der Wüste rösten wollen ich und Tristan nämlich wirklich nicht.« Tristan bestätigte das mit einem kleinen Schmatzen. Und so blies Kafur den fliegenden Teppich mitsamt seinen Freunden über die weite Wüste nach Barakasch zurück. Den Palast von Sahim aber bedeckte schon bald wieder der blassgelbe Sand. 2 Tage und 2 Nächte saß Emma am schönsten Brunnen von Maimuns Palast und grübelte darüber nach, was sie sich wünschen sollte. Um sie herum standen die zahmen Flamingos, die sie aus Sahims Käfigen befreit hatten, und Tristan kam auch regelmäßig vorbei. Aber als der 3. Tag anbrach, fehlte Emma immer noch ein Wunsch. Und es wurde langsam Zeit, nach Hause zu fliegen. Also ging sie zu Kafur, der Maimun gerade auf seinen Schultern um den höchsten Turm des Palastes trug. »Kafur«, rief sie, »ich gebe es auf. Mir fallen nur 2 Wünsche ein. Willst du sie hören?« »Natürlich, Meisterin«, rief Kafur und setzte Maimun hinter den Turmzinnen ab. Emma blickte den Chin in die Augen. Sie waren schwarz wie die Nacht über dem Meer und räusperte sich. »Also, mein 1. Wunsch ist eigentlich Tristans«, sagte sie. »Ich finde nichts dabei, dass er so kurze Beine hat, aber er wäre gern größer, wegen der anderen Hunde und so, verstehst du?« Kafur nickte und legte die Hände zusammen. »Es sei«, rief er so laut, dass überall im Barakasch die Eidechse von den Wänden fielen. Blauer Rauch hüllte Tristan ein, und als er schwanzwedelnd wieder zum Vorschein kam, hatte er wirklich längere Beine. Sein Kopf war auch irgendwie größer geworden. Emma fand, dass das etwas seltsam aussah, doch Tristan schien sehr zufrieden zu sein und leckte Kafur anerkennend die blauen Finger. »Wunderbar«, sagte Emma und räusperte sich noch einmal. Dann käme jetzt mein zweiter Wunsch. Ich höre, hauchte Kafur. Ich wünsche mir, sagte Emma, dass meinen Brüdern jedes Mal, wenn sie mich ärgern, 3 Tage lang ganz fürchterlich der Kopf juckt. 3 Tage? Oh, das ist hart, rief Maimun. Wie gut, dass ich keine Schwester habe. Kafur aber legte wieder die gewaltigen blauen Hände zusammen und rief, »Es sei!« Durch die heiße Luft von Barakasch strich ein kühler Wind und an Emmas Nase zogen ein paar blaue Rauchwölkchen vorbei und verschwanden in der Ferne. »Tja«, sagte Emma, während Tristan bewundernd seine langen Beine beschnupperte, »dann muss ich wohl jetzt nach Hause. Schließlich will ich sehen, ob das mit dem zweiten Wunsch auch funktioniert, obwohl ich das gute Wetter wirklich vermissen werde.« »Wir werden dich auch vermissen, Mehlgesicht«, sagte Maimun und zupfte an Emmas sandgelben Haaren. Dann flüsterte er Kafur etwas in sein großes blaues Ohr. Der Djinn hob die Augenbrauen und lächelte. »Eine gute Idee«, hauchte er, richtete sich auf und blickte mit verschränkten Armen auf Emma hinab. »Da du keinen dritten Wunsch äußern willst, Meisterin meines Herzens«, sagte er, und seine Stimme klang so tief und voll, dass sie wie warmer Wind über Emmas Gesicht strich, »hat der Kalif mir vorgeschlagen, dir etwas zu schenken. Etwas sehr Seltenes, Kostbares.« »Kostbar?« stammelte Emma. »Also, falls ihr da an Juwelen oder so etwas denkt, damit könnte ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen.« Kafur lächelte, schnalzte zweimal mit der Zunge und griff in die Luft, als wollte er einen Vogel vom Himmel pflücken. Dann beugte er sich wieder zu Emma hinab und streckte ihr seine flache Hand hin. Eine Flasche lag darauf, kaum so groß wie ein Joghurtbecher. Und hinter ihrem blassgrünen Glas sah Emma eine kleine Gestalt schweben. Blau wie Kafur war sie. »Das ist ein junger Djinn«, erklärte Maimun. »Gerade mal 7 Jahre alt, aber Djinns wachsen schnell. Im nächsten Jahr musst du ihm bestimmt eine größere Flasche besorgen.« »Oh«, sagte Emma und starrte andächtig durch das grüne Glas. Der winzige Djinn lächelte verlegen und verbeugte sich vor ihr. »Wie ist sein Name?« flüsterte Emma. »Er heißt Khalil«, antwortete Kafur. »In deiner Sprache bedeutet das so viel wie guter Freund.« Emma fühlte sich ganz schwach vor Glück. »Ich hoffe, er hat keine Angst vor Hunden«, sagte sie, während Khalil neugierig seine Nase gegen das Flaschenglas presste. »Oh nein«, rief Kafur und lachte. »Aber die Kälte in deiner Heimat könnte ihm etwas zu schaffen machen. Du solltest ihm besser etwas Warmes zum Anziehen besorgen. Es wird noch genau 10 Tage dauern, bis er zum ersten Mal aus seiner Flasche schlüpft. Achte immer auf seine Farbe. Solange er dunkelblau ist, geht es ihm gut.« Der winzige Djinn gähnte und kratzte sich hinter dem Ohr. »Die nächsten 2 Jahre darf er auch höchstens einmal am Tag zaubern«, fügte Maimun hinzu. »Außerdem solltest du ihn ab und zu nachts ins Mondlicht stellen. Davon wächst er schneller.« »Mach ich«, sagte Emma und hielt Tristan die Flasche vor die Nase. Khalil blickte etwas erschrocken drein, aber er gab sich sichtlich Mühe, keine Angst zu haben. »Keine Sorge, Tristan wird auf dich aufpassen«, wisperte Emma in die Flasche hinein. »Bei mir zu Hause ist es wirklich schön, bis auf das Wetter und meine 4 Brüder. Aber manchmal sind sie auch ganz nett.« Dann verabschiedete sie sich von Maimun und dem Dromedar und der blau gemusterten Großmutter, die ihr zum Abschied sogar ein paar honigtriefende Datteln einpackte. Und Kafur brachte Emma und Tristan zurück nach Hause. Diesmal brauchten sie keinen Teppich. Kafur trug sie auf seinen blauen Händen. Als sie am Strand landeten, ging gerade die Sonne auf. Und es war fast ein bisschen warm.